Meine Damen und Herren, William Kohn ist hier. Molle und Korn, das kann man nicht nur trinken, sondern auch sehr gut hören. Direkt vom Kurfürstendamm in Berlin. Molle und Korn. Der Podcast von der Berliner Morgenpost. Und hier sind Emina Benalia und Sebastian Geißler. Hallo und herzlich willkommen bei Molle und Korn. Hallo und herzlich willkommen zu der Folge 25. Wir sind heute hier live vor Publikum. Wir sind hier an unserem Stand bei der Republika. Genau, und ich biete hier heiße Getränke an und Molle und Korn. Und Kaltgetränke, genau. Hier einmal, hier geht einem ein für die Fans. Denn wenn wie wir gerade gehört haben, Molle und Korn kann man nicht nur trinken. Sondern auch hören, ja. Vielen Dank an William Kohn an der Stelle, dass er den kleinen Spaß mitgemacht hat. Ja, ja. Seine 5.000 Euro kann er sich nachher in bar abholen, wie gesagt, hinter der Bühne. Vielen herzlichen Dank nochmal. Aber ganz ehrlich, was für ein toller Zufall. Und ja, er fuhr doch auf mich ab, come on, der fuhr ziemlich. Ich glaube, er hat sich sehr positiv über dich geäußert und über deine schönen Augen, Schätzelein. Ja, man könnte jetzt die MeToo-Debatte starten oder ich nehme es einfach so hin. Man muss ja auch ehrlich sagen, ich bin nicht mehr die Jüngste, ich habe ein Kind und ich bekomme nicht so viele Komplimente, also ich nehme es einfach mal so hin. Ich nehme auch Komplimente an, wenn einer sagt, du hast eine neue Frisur, sage ich, Dankeschön. Nehmen, was kommt. Mit Perwoll gewaschen, ja. Forget about it. Nein, wir sind heute auf der Republika. Hier ist jede Menge los. Republika ist, das muss man vielleicht erklären für die Hörer, eine Fachmesse, oder? Es ist, also fachlich ausgedrückt, irgendwas mit Medien. Das kann man so sagen. Deswegen ist auch, wie heißt der Mann, Daniel Fiene hier, der den Podcast war, einer der Godfather of Podcasts in Deutschland eigentlich, der ja schon seit den frühen 2000er Jahren hat der einen Podcast namens Was mit Medien. Ja, den würde ich auch sehr gerne vors Mikro bekommen. Ich würde sagen, lass uns doch einfach losziehen mit unserer ungewöhnlichen Folge hier von der Republika. Vielleicht bekommen wir ihn vors Mikro und dann mal sehen, was er so zu erzählen hat. Das wäre toll. Aber ich sehe ja gerade hier, Schleswig-Holstein hat hier auch einen Stand, der echte Norden. Meine Heimat. Ja, das gibt's nicht. Neben unserem Stand, neben unserem großen Molle und Korn Stand, wo ganz viele Hostessen jetzt hier erstmal gratis T-Shirts und das Volk bringen. Hey, so, ja. Nee, kann ich gern nachher auch noch signieren und so. Ich hoffe, ich finde auch den Stand von Usbekistan, meine Heimat. Auf jeden Fall auch vertreten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen angezwitschert. Ja, da ist ja wieder der Jingle. Irgendwie, gut, hat Geld gekostet. Muss man einfach nochmal bringen. Müssen wir machen. Molle und Korn. Angezwitschert. Wir können einmal anstoßen, auch auf der Bühne heute. Zum Wohl. Hat man das überhaupt gehört? Ich weiß nicht, es ist ein bisschen laut, weil wir ja heute hier in so einer Halle, auch mit diesem, wir haben diese geilen, das kennt man vielleicht auch von größeren Shows, diese Mikros, die man mit so einem, weißt du, dieser... Flauschi. Diese... so angesteckt sind da, so mit so einem, ich kann es nicht erklären. Es ist echt schade, dass man Sebastian gerade nicht sehen kann, weil die Verrenkungen, die er gerade macht, sind wirklich ultimativ. Ja, aber die Dutzenden Leute an unserem Stand hier, hey, normale, die können es vielleicht sehen, ja. Nee, Spaß beiseite, wir haben natürlich gar keinen Stand, wir stehen hier mitten in der Halle. Das kannst du doch nicht sagen, Mensch. Ich bin immer ehrlich. Ja. Aber die Leute gehen an uns vorbei und gucken uns ganz verblüfft an. Ich glaube, die erkennen uns. Warum wir so einen Schwachsinn reden. Nein. Aber ging es auch teilweise so, als würden Leute uns erkennen. Ja, Fame, ja, it's me, Emina. Ja, ein Autogramm, ja, schreibe ich gerne, Mensch. Klar. Okay, wir verlagern uns jetzt mal hier anderweitig. Deswegen, wir machen heute, wie gesagt, Republika ist die große, ja, es ist eine Medienbranchenmesse, kann man eigentlich sagen. Hier sind alle möglichen Disruptor und Influencer und hast du nicht gesehen, sind hier versammelt. Ja, nicht, dass die Leute jetzt denken, wir feiern uns selbst, so ist es nicht. Es ist nicht der Echo. So ist es nicht. Also es geht hier schon darum, auch soziale Verantwortung zu übernehmen, zu gucken, wie können Medien heutzutage sich weiterentwickeln. Ist so. Also wir bekommen hier keine Auszeichnung, außer Molle und Korn natürlich Sonder-Special-Prize für das Für Original. 25 Folgen musst du auch erstmal hinbringen, ja. Ne? Und Berlin-Original-Podcast, das muss man auch dazu sagen. Also sowas wie uns gibt's halt nicht, ne? Ja, das stimmt. Das gibt's in Berlin so in der Form, glaube ich, echt kein zweites Mal. Also Plagiate gibt's, aber... Eigentlich nicht mal das. Es ist völlig unique. Ich will da nicht anspielen, aber es gibt da so Namens... Ach, du meinst so Herrengedeck oder so? Ja, ja, ja. Das ist das andere, was an uns nicht rankommt, weil das, ja, ja. XY-Chromosom, XX-Chromosom ist alles hier vorhanden bei Molle und Korn. Und wir machen an der Stelle Cut. An der Stelle unterbrechen wir und verlagern uns irgendwo anders hin und machen dann von da gleich geht's dann nochmal weiter. Jawohl. Bleib dran. Bis gleich. Molle und Korn. So. Ja, wirklich, weil bei uns steht jetzt quasi der Godfather of German Podcast, kann man sagen, Daniel Fiene, oder? Der hatte keine Zeit, aber ich springe mal kurz ein. Hi. Ja, hallo. Nee, du bist doch seit 14 Jahren oder noch länger mit Medien, bist du eigentlich einer der Vorreiter und Pioniere im deutschen Podcast-Wesen, kann man so sagen, oder? Oh, wenn du es sagst, das klingt sehr freundlich, vielen Dank dafür. Aber in der Tat, wir haben schon sehr früh angefangen zu podcasten, aber so ein bisschen aus der Not raus. Wir haben mal beim Campusradio ein Magazin gemacht für alle, die was mit Medien machen wollen. Und dann ist uns aufgefallen, ey, das interessiert nicht nur bei uns am Campus unsere Kommilitonen, sondern auch an anderen Hochschulen. Und da kam das, wie gerufen, dass in den USA dieses Podcasting auf einmal aufkam. Haben wir ausprobiert und das hat super gut funktioniert. Und irgendwie machen wir das noch heute. Tatsächlich, damit seid ihr einer der longest-running Podcasts of Germany wahrscheinlich. Wir haben, glaube ich, in 4 Wochen unsere 555. Ausgabe. Wow. Also da sind schon ein paar Ausgaben zusammengekommen. Wir auch. As if. Ganz ehrlich, kann man mit diesem Podcast, von dem alle reden, berühmt werden? Es gibt echt einige Beispiele in Deutschland, die das echt geschafft haben, die richtig bekannt geworden sind. Zum Beispiel hier in Berlin gibt es ja so ein paar Beispiele, die jetzt ja richtig Hallen füllen. Also wenn ihr zum Beispiel mal Herrengedeck nehmt, ja. Ne, also dürften euch ja gut bekannt sein. Ja, wir sind das Original Molle und Korn, an der Stelle nochmal erwähnt. Ja. Haben sich alle geschaut bei euch natürlich wahrscheinlich. Auf jeden Fall, also ich finde es ziemlich beeindruckend. Das Duo ist ja die zwei, die richtig Hallen füllen, die dann da hinkommen, um beim Podcasten dabei zu sein, wenn die das aufzeichnen für ihr Bühnenprogramm. Das finde ich unglaublich faszinierend, dass das halt viele Podcast-Künstler gibt, die Hallen füllen mittlerweile. Aber warum? Was ist die Magie dieses Podcasts? Also grundsätzlich, glaube ich, gibt es so, wenn einfach Menschen vor dem Mikro harmonieren, schöne Gespräche führen und das dann für Menschen zum Ritual wird, weil sie einfach wissen, immer dann und dann kommt eine neue Episode mit Menschen, die mir sympathisch sind, die so mir aus dem Herzen sprechen oder die mich inspirieren, dass man dann, wenn man irgendwie, was weiß ich, seine wöchentliche Yogastunde hat, auf dem Weg dahin immer im Stau steht, dass man das dann hören kann. Das ist für viele ein wichtiges Ritual und dann will man natürlich das auch irgendwann mal in echt sehen, in einer Kohlenstoffwelt und nicht nur so akustisch auf dem Kopf. Als Podcast-Papa, hast du für uns Neulinge vielleicht ein paar Tipps, welche Fehler wir vermeiden sollten? Ein Fehler ist euch zu viele Gedanken zu machen. Also ich glaube, einfach machen ist erstmal schon mal ziemlich wichtig. Regelmäßigkeit ist, glaube ich, auch wichtig. Und Rituale, also dass man immer so ein paar Sachen hat, die sich in jeder Show wiederholen. Das hilft. Und ansonsten einfach neugierig sein. Seid neugierig auf eure Gäste, auf eure Themen. Und das finden dann eure Hörer auch toll. Zum Schluss, sag nochmal deinen Podcast. Also wenn ihr ins Podcast-Programm eures Vertrauens geht, einfach mal nach Was mit Medien suchen. Da findet ihr dann eine Stunde Was mit Medien bei Deutschlandfunk Nova. Sehr sympathisch. Ja, bei uns der Godfather of German Podcasting, Daniel Fiene. Ganz herzlichen Dank. Viel Spaß noch auf der Republika. Danke dir. Molle und Korn. Liebe Leser der Berliner Morgenpost. An dieser Stelle sei in diesem Podcast einmal ganz deutlich gesagt, ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ihr einen so bezaubernden Menschen wie Emina im Team habt und von ihr und über sie lesen dürft. In diesem Sinne herzlichst euer William Kohn. Das gibt's nicht. Bei uns ist jetzt hier Daniel Fiene und wer bist du? Ich bin... Ich sag euch mal. Ja. Nee, da hinten war noch... Das ist Dennis. Ich bin Holger Klein. Du hast auch einen Podcast, oder? Ich mache auch einen Podcast, sogar mehrere. Wie heißen deine Podcasts? Mein privates Projekt heißt Vrindt, wer redet, ist nicht tot. Das ist ein Satz, den ich Gottfried Benn geklaut habe. Das ist jetzt ganz schön clever, ja. Ja, der redet nämlich nicht mehr, der kann sich nicht beschweren. Aber ein bisschen spricht er ja noch weiter, aus seinen Texten spricht er noch zu uns vielleicht. Das ist richtig, aber die trage ich auch nicht vor. Das ist halt so ein Name, den ich dem Ding mal gegeben habe, weil ich irgendeinen Namen brauchte. Aber läuft das gut? Hören das Leute an schon, oder? Das hören Leute an und das Problem ist auch, es hören so viele Leute an, dass ich eigentlich den Namen nicht mehr ändern kann, weil irgendwann verselbstständigt sich sowas halt, ja. Ja, das ist unser Problem nicht. Also wir könnten jederzeit auch wechseln insofern, aber... Das heißt, ich habe mehr Hörer als ihr, das kann doch gar nicht sein. Ah, das weiß ich gar nicht. Bei uns sind schon so ein paar hundert, die das regelmäßig anhören. Ja, ja, schön. Und aber du machst auch beruflich dann auch Podcasts, oder? Ich mache auch Auftragsproduktion, ja. Im Moment regelmäßig für die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren und für die Bayern Tourismus Marketing GmbH. Da rede ich bei dem einen halt mit Wissenschaftlern über ihre Forschung und bei dem anderen mit verrückten Bayern über verrückte Dinge, die tun. Und damit kann man Geld verdienen? Ja. Toll. Da wollen wir hinkommen, weißt du? Das ist das. Ja, es gelingt mir sogar, mit meinem privaten Kanal Geld zu verdienen. Also, nein, wirklich, wie geht das? Ja, ich behaupte immer, ich sei der lebende Beweis gegen die kostenlose Kultur im Internet. Also ich verschenke meine Produktion und habe halt ein Spendenkonto und verschiedene Möglichkeiten, mir ja, einen Euro in den Hut zu werfen, wenn einem das Programm gefallen hat. Und das machen hinreichend Leute, sodass ich sehr motiviert bin, weiterzumachen. Das heißt, da kommen dann tatsächlich ein paar hundert oder ein paar tausend Leute vielleicht, die sagen, ja, war eine gute Folge, gebe ich mal einen Euro hin. Ja, genau. Das ist ja toll. Ja Mensch, wenn wir das kopieren könnten, das wäre super geil. Also ich gebe auch Workshops. Wirklich? Nein. Nein, gebe ich nicht. Nein. Okay, das müssen wir mal kopieren. Ich danke dir. Was ist dein Highlight mich, hier? Was mich ja interessieren würde, ist, wieso Molle und Korn? Ist das nur ein Name oder ist das auch, ich sag mal, Rahmenprogramm oder inhaltlich? Wir trinken auch tatsächlich jedes Mal eine Molle und einen Korn. Oder sogar mehr als das mitunter. Mit wem? Mit euren Gästen? Oder? Nee, ja, wir haben manchmal auch einen Gast. Die wollen dann aber meistens nicht so richtig mitziehen. Die trinken dann nicht mit. Warum auch immer. Aber nee, wir trinken dann immer eine Molle und einen Korn. Ja. Berliner Zeitung war das? Berliner Morgenpost. Yeah. Wie ist denn euer Konzept? Also, dass wir halt diese Molle und den Korn trinken und dann unterhalten wir uns dabei. Worüber? Was so passiert in Berlin und so. Solche Sachen. Oder wie oft erscheint ihr? Ja, einmal die Woche. Und das ziehen wir tatsächlich seit 25 Folgen jede Woche durch. Auch wenn einer krank ist oder im Urlaub oder von der Tram erfasst wurde, machen wir trotzdem den Podcast. Und wie lang sind eure Folgen so? Also eine gute halbe Stunde. Und die Themen, wo holt ihr die her? Aus der Redaktion? Also ja, bildet ihr im Grunde aus, dass in der Redaktion sowieso schon an Themen vorhanden ist? Also, weil ich sage mal, wenn man sich die Kollegen anguckt, die schreiben, die haben ja in der Regel viermal so viel Fleisch, wie sie hinterher in die Story packen, weil der Platz halt begrenzt ist. Und ich habe die Idee gehabt, dass man eigentlich nur durch eine Zeitungsredaktion marodieren müsste regelmäßig, um mit den Kollegen, die vielleicht jeweils die Seite 3 gemacht haben oder was jetzt gerade die große, ich sag mal, Reportageseite ist, um mit denen einfach nochmal darüber zu reden und einen Podcast daraus zu machen, was sie da eigentlich gemacht haben, was sie erlebt haben und was sie über den eigentlichen Zeitungstext hinaus noch zum Thema zu sagen haben. Das ist nicht genau unser Ansatz, aber das könnte man auch machen. Also das fände ich auch gut, genau, weil du natürlich, ja, du kannst... Ich habe mal versucht, das im Tagesspiegel zu verkaufen, aber die wollten davon nichts wissen. Ja, das ist halt der Tagesspiegel. Ja, die Morgenpost natürlich haben. sehr innovativ, also... Ja, ich danke dir für diesen Eindruck. Gerne doch. Molle und Korn. Bei uns ist ein Urgestein der Berliner Radioszene, kann man das so sagen. Einfach mal behaupten, Tim Thaler ist bei uns. Dieser Moment, in dem du dich alt fühlst. Schönen guten Abend, Tag, wie auch immer. Ja, ich weiß gar nicht, wann die Leute uns hören überhaupt. Aber Urgestein sagt doch nicht aus, dass man alt ist. Da sagt man nur, dass man Expertise beweist. Per Definition ist in dem Wort Ur schon sowas wie alt drin. Also nicht UHR alt, sondern UR alt ist ja auch die Urzeit und so. Also von daher, man ist da schon so ein Dinosaurier, glaube ich. Also wenn wir von Mark Zuckerberg sprechen, ist er auch ein Urgestein des sozialen Mediums. Facebook-Urgestein quasi. Das Facebook-Urgestein quasi. 17? Also. Ja, so gesehen spielen wir jetzt geschmeichelt über meine grauen Haare hinweg. Ja, natürlich. Ehrlich gesagt, ist mir auch aufgefallen. Wir haben uns vor ein paar Jahren zuletzt gesehen. So, war schön mit euch. Tschüss. Ja. Darf ich mal aus Frauensicht sagen, ja, das Gemeine bei wenn Frauen. Wenn du jetzt sowas ist, sagst wie George Clooney und sexy in einem Wort, dann sind wir absolut. Nein? Okay. Nee, das Gemeine ist, ich habe jetzt die 30er-Grenze überschritten, auch wenn man das nicht sieht. Aber ich finde so Frauen ab 30, ich fühle mich so langsam, ne, so, jetzt geht's runter. Bei Männern, sobald sie graue Haare bekommen, ist nochmal so ein Kick, gibt nochmal so einen Schub, ne? Echt gemein. Findest du das auch? Ich habe meinem Friseur vor 2 Jahren gesagt, hör auf zu färben. Hat er gesagt, ernsthaft, bist du sicher? Habe ich gesagt, ja, jetzt wirklich. Und dann hat er aufgehört zu färben. Und mein Sohn hat gesagt, ähnlich siehst du alt aus, so wie sich das für einen Vater gehört. seitdem habe ich keinen Sohn. Nein, er ist jetzt 9 fast. Ja, und seitdem liebe ich meinen Friseur irgendwie ein wenig weniger und meinen Sohn auch. Und aber ja, bis jetzt, ich laufe noch mit diesen grauen Haaren. Ich werde irgendwann wieder färben und aussehen wie 20. Oh Gott. Ja. Du hast kaum Falten. Ist das Botox? Ist das Hyaluronsäure? Du hast kaum Falten. Ja, das ist die Mischung aus Botox, Hyaluronsäure und Oil of Olas natürlich. Ne? Ja. Also ich bin, nein, mein Job hält mich jung. Immer das Lächeln, dieses authentische Lächeln. Aber was ist denn dein Job genau? Oder warum kennt man dich eigentlich in der Berliner Radioszene? Sag mal. Ich bin doch das Urgestein der Berliner Radioszene. Ja, eben. Was ist mein Job? Also ich bin eigentlich ausgebildeter Journalist, mal irgendwann gewesen in Urzeit. Inzwischen bin ich Dozent für Journalismus, Medienethik, Medienökonomie und Sprecherziehung. Wow. Und angewandtes Medienrecht. Ja, das ist mein Hauptjob. Tatsächlich an 8 Universitäten und Hochschulen in Deutschland. Und nebenbei betreibe ich dann noch Berlin FM, Deutschlands und Europas einzigartigen Mediendienstleister auf der Basis eines gemeinnützigen Vereins. Das meint, wir bilden praktisch Journalisten aus in allen Bereichen von Inhalt und Technik, Distribution und Recht bringen den Leuten halt quasi bei, wie man journalistische Beiträge verfasst, um die dann hinterher zu verkaufen für Spiegel und Zeit und Bild und wie sie alle heißen und natürlich Berlin FM. Ah ja. Diese Sendung wurde präsentiert von Berlin FM. Ja. Nein, leider nicht. Aber sagen wir mal, so für Anfänger wie uns, also heute ist unsere 25. Sendung. Welche und immer noch nicht professionell. Ja, ja. Immer noch am Saufen, wie Gott und die Welt. Medien halt. Ja, genau. Früher war alles besser. Was würdest du uns empfehlen? Welche Fehler sollten wir am besten vermeiden? Und wie werden wir endlich berühmt? Erster Fehler, nicht danach streben, berühmt zu werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Zweitens, eine eigene Persönlichkeitsmarke aufbauen, also sich selbst als Marke begreifen. Und drittens, von diesem Markendenken heraus die eigene Kommunikationsstrategie ausdenken. Also zu überlegen halt, wer ist mein User da draußen, den genau zu spezifizieren, sich selbst als Marke genau zu spezifizieren und dann den Kommunikationsweg dahin anzupassen. Das haben die meisten Leute nicht drauf, deswegen failen so viele Formate. Aber das, was heißt das jetzt konkret? Also... Ja, schwierig. Meinst du jetzt so, sollte ich so Instagrammer werden oder soll ich auf Facebook was veröffentlichen? Was würdest du denn? Das kommt ja darauf an, wen du erreichen möchtest. Also zum Ersten musst du halt erstmal mal wissen, ganz genau, wer sind eigentlich deine Hörer? Also wo sind die? Sind die halt morgens wach? Sind die abends wach? Sind die mittags wach? Wie viel Geld haben die? Was nehmen die für Devices? Wann gucken die sich welche Inhalte an? Wie reagieren die auf die Inhalte? Um danach zu entscheiden, was möchtest du denn überhaupt sagen? Wer bist du eigentlich und was willst du denen mitteilen? Um dann wiederum danach zu entscheiden, halt auf welchem Kanal, zu welcher Uhrzeit du mit welcher Message den Menschen wie erreichst. Ja gut, Mutti, an der Stelle wüsste ich gerne von dir, wie viel verdienst du eigentlich und wann bist du am besten zu erreichen und bist du auf Facebook, weil Mutti du, hört immer zu. Ja, wenn du Rat brauchst, ich koste 360 Euro die Stunde als Firmenberater, ruf mich einfach an, 0179-502-6430. An der Stelle bitte spenden für Emina, sie braucht dringend Coaching, vielen Dank. Ja, Mensch, das war doch ja kurz und knackig. Es ist die Frage, was wir daraus für uns ableiten können, ob wir da sagen jetzt irgendwie, okay, da müssen wir doch... Ja, was müssen wir dann jetzt machen? Ja, Geld sammeln und uns Profis leisten. Oder wir machen einfach so wie bisher. Weil wir sind schon Marken, oder? Findest du nicht? Ich bin auf jeden Fall ein bisschen schon, ja. Ja, macht einfach weiter und hofft auf den großen Erfolg und bleibt einfach bei dem, was ihr macht. Und irgendwann werdet ihr entweder Fans bekommen oder auch nicht, aber dann seid nicht enttäuscht. Ja. Nee, sonst Fans trinken wir einfach nur einen. Und das war dann ein schönes Schlusswort an dieser Stelle und wir ziehen einfach weiter. Oder quatschen hier und saugen ein paar Tipps aus, und zwar kostenlos. Genau, vielen Dank, Tim Thaler, für diese Infos, wie man zum erfolgreichen Influencer oder so, oder Podcaster und so weiter. Influencer ist vorbei. Podcast ist gerade das Neue. Telekom und Red Bull machen es gerade vor. Die starten gerade mit deutschlandweit den ersten Podcast für große Brands. Ach was, Telekom und Red Bull? Ja, vor 2 Wochen ist Telekom gelauncht und nächste Woche startet Red Bull mit einem eigenen Podcast, eigener Podcast-Serie. Verantwortlich dafür. Hey. Bist du, oder was? Nein. Ich coache die. Ja. Die Formatentwicklung macht mit Vergnügen. Oh. Ah, so, okay, wir lernen jetzt von den Profis. Aber Berlin-Podcast gibt es halt eben nur einmal und das ist genau hier Molle und Korn. Genau, so ist es. Ja, vielen Dank, Tim Thaler. Ich habe zu danken. Ciao, schönen Tag euch noch. Wait a minute. Wait a minute. Hear this. Was da so blubbert, das ist hier der Moskau Mule von Emina. Wir sind jetzt hier quasi in der, ja... Was da so blubbert, das ist Emina. Das ist Emina, die hier so blubbert und perlt. Wir sind ja quasi in so einer VIP-Lounge, in der wir, ich weiß gar nicht, wie wir genau hier reingekommen sind. Wir haben, tatsächlich war netterweise, Tim Thaler hat uns hier so ein goldenes Bändchen abgegeben. Ja. Und deswegen, also das Kind schreien hören hier eben. Ja, aber wir sind hier gerade in so einer VIP-Lounge und das Kind befindet sich hinter einer Wand. Ui, ja, das ist glaube ich so ein Kinderspace, da kannst du deine Kinder abgeben, ja. Wie Smallland im Ikea. Ja. Wichtig für Republika. Sebastian hat seinen Drink gerade komplett verschüttet. Ich habe ein bisschen geblubbert. Guck mal, ich mache so Blubberblasen mit meinem Gin Tonic. Sehr schön finde ich auch, dass hier ein DJ abgestellt ist, der so... Der eigentlich nur für uns beide und die Damen an der Bar jetzt Musik macht. Weil, und das Kind auf der anderen Seite. Psychedelic Music. Stimmt. Ich fühle mich auch schon ganz, ganz psychedelic. Meinst du, wir sollten das immer so als Hintergrund nehmen, damit die Leute hypnotisiert werden? Psychedelische Musik und Kinder, die so mal vergnügt kreischen. Genau. Ja. So ein Rauschen, das finde ich schön. Aber insgesamt ist es eine ungewöhnliche Folge. Ja, weil wir haben jetzt mit Leuten gesprochen. Hier, wir haben Daniel Fiene, wie gesagt, für mich einer der Godfather of Podcasting in Deutschland, den ich wirklich, also als die iPods damals aufkamen, hat er angefangen schon mit Medien, mit seinem Podcast, und er war echt einer der Vorreiter. Ich glaube, der Grund, dass Podcasts sich damals noch nicht in dem Maße durchgesetzt haben, war, dass es halt noch nicht dieses mobile Datenvolumen und Smartphone, das gab es noch nicht, sondern das war mehr so für Leute, die das wirklich anhören wollten und das zu Hause synchronisiert haben am Gerät oder mit iTunes und so. Und jetzt ist es ja echt nochmal so ein Boom geworden, ja. Ich glaube, vor 2 Jahren war Podcast offiziell totgesagt. Alle, die noch Podcast gemacht haben, wurden belächelt. Und jetzt auf einmal ist Podcast total in. Und wir haben gerade von diversen Leuten erfahren, dass sie jetzt auch mit einsteigen im großen Stile. Aber wir waren vorher da mit Molle und Korn. Ja, Gott sei Dank, ja, waren wir auch mal Vorreiter, ne? Ja. Ja, ich sage immer, die Berliner Morgenpost ist Vorreiter seit 120 Jahren. Ne? Was ist denn das Gegenteil von Vorreiter, der Hinter... Nachreiter, der apokalyptische Reiter, keine Ahnung, Vorreiter, Nachzügler. Nachläufer. Ja, ich weiß es nicht. Es ist echt psychedelisch hier. Ja, Mensch, müssen wir noch eine Rubrik machen? Ich weiß nicht, was haben wir noch für Rubriken? You've got me hypnotized. Wir könnten mal wieder, wir haben ja in einigen Folgen auch viel angezwitschert. Yay, genau, angezwitschert. Ja, Molle und Korn. Angezwitschert. Mensch. Heute nicht mit Molle und Korn, sondern mit Moskau Mule und Gin Tonic, und weil wir hier, wie gesagt, wir schlauchen uns ein bisschen gratis durch hier, ne? Also. Aber das hat auch Stil in Berlin, ne? So Berliner, die hierher kommen, so Schwaben, obwohl sie sind auch geizig, die geben kein Geld aus, aber so Ur-Berliner, die versuchen immer zu überleben und schauen, ja, wo kann man noch was mitnehmen. Es gibt übrigens unserer persönlichen Beziehung eine ganz neue Intensität, weil wir, normalerweise stehen wir ja quasi im Studio mehr oder weniger, aber jetzt sind wir hier versammelt um dieses Aufnahmegerät und gucken uns hier an Stief in die Augen. Und es ist ganz witzig, wie wir zu der Folge gekommen sind. Ich verschlucke Silben, merkst du das? Gekommen sind. Wir sind hier rumgelaufen und haben so ein paar Aufnahmen ausprobiert und gesagt, nee, scheiße, läuft alles nicht. Und dann haben wir uns gedacht, interviewen wir einfach ein paar Leute, und das war so ganz intuitiv, und seitdem läuft's. Ja, das denkt man, wenn man angetrunken ist, dass es gut läuft. Aber es ist ja, unsere Folgen sind ja oft auch dann gut gewesen, wenn ich gesagt habe, oh, ich weiß nicht, ob das jetzt gut war, heute, diese Woche, das ist irgendwie, und dann wird es meistens, wenn das erstmal hypnotized ist quasi, dann ist doch ganz gut. Ja. Und lustig ist auch, dass wir uns eigentlich hinter dem Mikro echt oft streiten. Ja, und vor dem Mikro auch. Oh, oh, oh. Nee, aber wir versuchen eigentlich immer so das zu übertragen in die Folgen, aber irgendwie sind wir da zu harmonisch. Dann sind wir zu harmonisch, ja, stimmt. Wir müssen eigentlich ein bisschen von der Aggression im Arbeitsalltag, von den Spannungen, die wir auch dann manchmal haben, müssen wir mehr so in die Folgen reinbringen, ja, so rein rüber retten. Ja, muss man auch gar nicht. Also ich mag diese Broness zwischen uns so. Ja, aber versuch mal jetzt mal, mich so richtig so anzubitchen. Stell dir vor, wir hätten eine Beziehung und dir würde es richtig auf den Sack gehen, dass ich jetzt irgendwie schon wieder die Tasse falsch rum in den Geschirrspüler gestellt hätte oder so, weißt du? Sebastian. Genau so. Oh, es tut mir leid, mir fallen nur ganz harte Sachen ein. Ja, nee, sag mal rüber, hau mal aus. Darf ich das jetzt echt sagen? Ja, sag mal. Das kennt man doch irgendwie so aus der Beziehung, und dann heißt es irgendwie, die Tasse schon wieder. Ich hab's dir 4000 Mal gesagt, Mensch, wie blöd bist du denn und so. Das ist gespielt. Also als Jüdin darf ich ja so grenzwertige Witze reißen, ne? Das ist ja... Stimmt, ja. Was die wenigsten wissen ist, dass Sebastian einen zweiten Vornamen heißen hat. Das stimmt. Oh. Ja, stimmt. Das ist japanische Lachen. Das heißt, Sebastians zweiter Vorname ist... Haltet euch fest. Sag so, es ist Arnulf. Nein, es ist nicht dein. Es ist schlimmer, es ist der Sven. Warum das schlimmer ist? Kürzt mal Sebastians beide Vornamen ab. SS Geißler. Und wenn er mich nervt, sage ich, so, es ist Geißler. Es reicht mir jetzt. Hör auf mit diesem Scheiß hier. Aber ich könnte mir echt vorstellen, dass es, ich stell dir mal vor, es gibt so quasi so ein Die-Hard-Nazi nach dem, also, nee, sagen wir mal 1972 noch gesagt hat, mein Name ist Geißler mit SS oder so, weißt du, so jemand. Mein Name ist ja, also Geißler ist ja nur mit einem S, aber das ist, sowas könnte ich mir vorstellen. Heute habe ich einen Bericht gehört im Deutschlandfunk, da ging es um die Verhandlung, um den Gerichtsprozess nach der Love Parade. Wie heißt der Mann? Sauerland, der Bürgermeister, ja. Richtig. Weißt du, wer er mit Vornamen heißt? Das hat mich echt überrascht. Adolf? Adolf Sauerland, ja. Tatsächlich, der heißt Adolf Sauerland. Ist eine Hypothek, würde ich sagen. Aber ich habe auch einen namibischer Bekannter von mir, heißt auch Adolf. Also ist ein Schwarzer, aber die haben ja doch diese alte hergebrachten deutschen Namen teilweise. Ja. Das ist auch Adolf, ja. Genau wie Heinrich Hafini, der auch in dieser Folge mal kurz zu Wort kam, ja. Nehmen wir mal einen Schluck. Ja, genau. Ich wollte eine Sache erzählen, die wir jetzt, und zwar im Rahmen von intern. Molle und Korn intern. Und zwar, ich weiß nicht, ob wir da... Nee. Sebastian, du bist betrunken, geh nach Hause. Sebastian sagt, ich wollte was erzählen, intern. Und schwenkt das Mikro zu mir. Was soll ich dazu sagen? Nein, jetzt kommt der Jingle. Nein, es ist so, und zwar, ich weiß nicht, ob wir das verwenden können. Ich hatte das vorhin schon mal kurz angedeutet, Julian Reichelt. Ah, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Es war dieses Spiegelporträt von Julian Reichelt, Bildchefredakteur im Spiegel vor 2 Wochen, glaube ich. Und da ging es darum, dass er sein Büro quasi so zur Reporterhöhle ausgebaut hat. War das gerade zu laut im Hintergrund? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist okay. Willst du die Stimme anpassen? Ja, ich ein bisschen lauter sprechen. Nee, ich meine so... Er hat erzählt, dass er sein Büro hat nachrüsten lassen, und zwar mit folgenden Utensilien. Genau, er hat da zum Beispiel drin ein Baugerüst und er hat auch ein Safe da drin und angeblich keinen Schreibtisch, wobei in dem Bild war dann doch ein Schreibtisch zu sehen oder irgendwas, was so schreibtischähnlich aussah. Nein, er hat so ein Baugerüst und da habe ich mir überlegt, was wäre, wenn ich jetzt Chefredakteur bei einem Blatt wäre, wo du so eine Machtposition hast, wo du, was würde ich mir ins Büro stellen? Das ist, wo ich sage, das lasse ich mir einfach reinstellen, weil ich das geil finde. Vielleicht so ein Schwenkgrill, das Gerät, weißt du? Dir schon klar, dass Schwenkgrills in geschlossenen Räumen eine richtig beschissene Idee sind? Die kann man natürlich dann nicht benutzen, aber oder so ein Zahnarztstuhl oder eine Hüpfburg, hattest du gesagt? Ja, eine Schaukel. Schaukel, auch gut. Stell dir vor, du hast so eine Teambesprechung und die Zahlen sind scheiße und du musst deine Mitarbeiter so richtig anschreien. Leute, ihr müsst euch ins Zeugs legen, ansonsten rollen Köpfe hier. Es rollen Köpfe. Und dabei schaukelst du. Guillotine vielleicht einfach immer. Nein, das trägt dazu. Aber wenn der Widerspruch mit dieser Schaukel da ist, dann wissen die Leute nicht, ist sie jetzt Psychopathin oder ist das jetzt so ein In-Style-Ding? Ist sie jetzt eine Influencerin? Ja, jedenfalls habe ich mir dann überlegt, wenn dann, stell dir vor, du wirst dann irgendwann abgesägt als Chefredakteur, das gibt's ja auch mal. Und dann hast du so eine halbe Stunde, um deine Sachen in eine Pappbox zu packen und rauszutragen. Und dann wird noch von der Security, wird noch der Schwenkgrill quasi mit rausgetragen. Und dann wissen die Mitarbeiter, da geht jetzt gerade eine Ära zu Ende. Das fände ich auch ganz geil. Oder es etabliert sich so eine Redeart, jemand hat an ihrer Schwenkschaukel gesägt. Ja, ich glaube, tatsächlich, also... Uns wurde ja auch schon vorgeworfen, wir würden ja quasi das Alkoholtrinken propagieren. Wollen wir natürlich eigentlich nicht, aber tatsächlich so besoffen wie jetzt momentan waren wir, glaube ich, noch nie bei einer Aufzeichnung. Weil wir sind jetzt, wie gesagt, im VIP-Bereich für alle, die erst aus irgendwelchen Gründen mitten in der Folge anfangen zu hören. Ich weiß nicht warum. In seinem VIP-Bereich hier bei der Republika kriegen jetzt deswegen gratis Alkohol angereicht. Erstens das und zweitens stehen hier überall so diese Säcke. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So Sitzsäcke, ja. Sitzsäcke, die man so durch die Luft schwingt und dann füllen sie sich mit Luft. Das Problem ist nur, dass da überhaupt keine Luft mehr drin ist. Und manchmal bereue ich es, dass wir nur Audiodateien aufnehmen und nicht Videodateien, weil Sebastian sich sehr galant hat runterfallen lassen. Ich wollte mich gerade schön reinschmeißen, so Sitzsäcke voll auf dem Boden. Und das hat schon, weißt du, der Steiß, er hat dann schon ein bisschen geschmerzt. Also, das war bitter. Ich hatte keine Schadenfreude, aber dein war schon ein bisschen lustig. Ja, bitte. Das gehört dann auch mal mit dazu. Ne? Um zurück auf Julian Reichelt zu kommen, was mich wirklich interessieren würde, meine lieben Hörer, unsere lieben Hörer, was würdet ihr euch doch so Strangers rein... Im Büro, genau. Wenn man sagt, man hat eine Machtposition. Genau. Ich glaube, weißt du, weil es jetzt so spontan von dir kommt, diese Geschichte, fällt mir gar nicht so geiles ein, aber wenn man so ein bisschen Zeit hat zum Nachdenken... Eine Zuckerwattemaschine, sowas, nee. Weil du einfach sagen kannst, okay, hier Leute, besorgt mir mal das und das, ich bin hier der King of the Hill, der mächtige Heini, ich will das und das in meinem Büro haben, bringt mir das mal. Ja, mir fällt gerade nichts Verrücktes ein, aber vielleicht sind unsere Hörer kreativer als wir gerade. Eine Bierzapfanlage. Nee. Ist lame irgendwie. Lame. Da können wir auch zu unserem Späti oder zu in eine coole Kneipe nebenan. Stichwort coole Kneipe nochmal anstoßen, zum Wohl, oder? Mein Drink ist leer. Ach, trotzdem einmal noch. Das ist ja das Tolle bei Drinks mit Eiswürfeln, die füllen sich nach einer Zeit von selbst wieder nach, weißt du? So, aber ja. Insgesamt, wie findest du die Convention heute? Ja, wir haben spannende Leute getroffen. Also mein Highlight war schon William Cohn, oder? Der ist einfach so, wie der im Fernsehen halt auch ist und sagt einfach, ja, komm hier, so mit seiner, oder? Sind wir überhaupt auf ihn eingegangen? Nicht richtig. Wir hätten jetzt, wo wir ein bisschen einen Intus haben, könnten wir noch länger mit ihm sprechen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Sollen wir nochmal betrunken rübergehen? Ich glaube, er steht da nicht mehr, vielleicht auch wieder mittlerweile. Dann Eckart von Hirschhausen ist halt so, wie man ihn auch kennt, irgendwie. Weiß ich nicht, aber ein Mainzelmännchen steht da. Es redet zwar nicht, aber im Gegensatz zu dir, lieber Sebastian, widerspricht es auch nicht. Ich widerspreche? Doch, ja, stimmt. Ja. Er drückt, was zu beweisen war. Ja, okay. Richtig. Sehr gut, ja. Ja, Mensch, ja, was haben wir denn noch? Wir können auch jetzt in dieser Folge ja, eigentlich Mensch, bei niemandem... Was machen wir denn noch? Ja, in dieser Folge bei gar keinem anrufen irgendwie. Du kannst gerne mich anrufen. Du kannst ja meine Nummer zum Glück. Ich hatte den Gedanken, das können wir vielleicht auch machen, meine Großeltern anzurufen hier aus der Sendung, weil die haben sich kennengelernt 1955 oder 1958, da bin ich nicht ganz sicher, in Berlin, bei der Fahrt nach Berlin. Und dann hat meine Oma noch erzählt, irgendwie, ja, und dann vom Brandenburger Tor, da hat der Opa meine Tasche genommen und dann war schon so das Zeichen für Sex auch so ein bisschen. Du nimmst nie meine Tasche. Ja. Wenn du sie nimmst, dann habe ich immer ein bisschen Angst, dass du da was stiehlst. Echt? Ja. Naja. Nein, aber das ist eine niedliche Geschichte. Und ja. Dann bin ich ja auch später als der erste Enkel in Berlin geboren. Das würde meine Oma bestimmt am Telefon alles sehr rührend erzählen. Ich schweige jetzt ein bisschen, weil meine Oma und Opa-Geschichte, die ist nicht so toll. Und ich glaube, das würde mich entlarven. Meine Oma und mein Opa, das erzähle ich jetzt einfach trotzdem. Erzähl es einfach trotzdem mal. Sind Cousine und Cousin. Ach was. Also... die algerische Seite. Ach so. Und richtig bewusst wurde mir das, wie unangenehm. Als du deine Erbkrankheiten beim Arzt präsentiert bekommen hast. Mein Kleiner hat irgendwann, als er noch ganz winzig war, ne, dann gibt's so ein Alter so mit 3. Süß. Oh, dann laufen die immer so nackidei durch die Wohnung und dann stand er da so vor meiner Schwester und hat mit dem Popo gewackelt. Und ich aus Spaß hau raus, Baby, raus hier, nicht vor deiner Tante tanzen, vielleicht heiratest du eines Tages ihre Tochter. Fettnäpfchen. Und in dem Moment wurde uns beiden bewusst, dass, also in welchem Verhältnis meine Oma und mein Opa stehen und wie abartig, ja, ich wollte das Wort vermeiden, aber eigentlich ist das schon ziemlich abartig. Stell dir vor, du hast einen Bruder, du hast Geschwister. Ich habe einen Bruder, ja. Der hat übrigens den Namen Moller und Korn erfunden. Wirklich wahr. Ja, das Original. Aber stell dir vor, der bekommt einen Sohn, du bekommst eine Tochter und dann sagt ihr, Bruderherz. Das wäre schon strange irgendwie, ja. Andererseits müsste man den Nachnamen nicht ändern. Stimmt, also, ja, ist das so? Ja, natürlich ist das so. Also dann beide Geißler, ja. Ja. Oder Doppelname, Geißler mit SS. Stefanie Sandra und wie müsste der Junge heißen, damit er auch... Sturmhart Siegbert. Stefan Stolz. Stolz. Oh, warte, oh, ich versinke jetzt hier in diesem Sandsack. Irgendwie, warte mal, oh Gott. Gott. So. Nee, echt, kann man das so senden? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Weil wir sind wirklich, wir sind immer noch hier in dieser, ich sag jetzt so ein bisschen, weißt du, wir waren vorhin in einem Vortrag, da hieß es, ging es darum, wie macht man so einen Facebook-Livestream am besten? Und, quasi wir Hörer, die später eingeschaltet haben, in unserer, die Sendung, die ja nicht live ist, deswegen verstehe ich nicht, warum man später eingeschaltet haben sollte, aber falls jetzt jemand, sag mal so, wenn jetzt jemand unseren Podcast hört und es kommt jemand dazu, zu dem, der den Podcast hört und der jetzt erst einsteigt quasi in der, und das jetzt erst mitkriegt, was wir hier reden, wir sind, steigt aus. Jetzt könnt ihr genau. Nein, ey, wir sind jetzt hier in der Golden irgendwas Pop-up VIP Lounge. Wir sind die einzigen Menschen, die hier sind, weil wir offensichtlich die einzigen sind, die so ein Goldarmband haben. Das Kind, was ihr im Hintergrund hört, das befindet sich hinter einer Wand. Hinter einer Wand. Das ist wie mit der Berliner Mauer so ein bisschen. Noch mehr Chips? Ja, gern. Und vielleicht nehmen wir auch noch so einen Drink. Ja, es kostet ja nichts. Nein, hier ist so eine Mauer aufgebaut und hinter der Mauer ist so eine Art Smallland bei IKEA. Also, ja, was nehmen wir noch? Wir müssen einen Drink noch nehmen. Ja, was möchtest du denn trinken? Was nimmst du denn? Na, Moskau Mule. Moskau Mule, oh. Ja, Biu, vielleicht, das bringt mich ein bisschen wieder hoch, vielleicht so ein Wodka Red Bull. Okay. Ja. Ich hoffe, wenn ja. Ich sonst nichts hochbringe. Es singt ja, für sie. Das lassen wir mal so stehen. Emina geht jetzt hier diesen Drink holen, Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich rede einfach ein bisschen weiter. Das kann jetzt eine Weile dauern, bis sie wiederkommt. In dieser Republika-Lounge, ja. Wir haben eine ganze Reihe von Kollegen auch aus der Branche getroffen, irgendwie inspirierende Leute, das war schon ganz gut. Aber ich glaube, wir warten jetzt einfach ab, bis Emina gleich wiederkommt und spielen das dann einfach noch so ein Jingle ein. Molle und Korn. Okay, also Kelsey Manning hat auf der Republika gesprochen und hieß früher, transsexuell und hieß früher Bradley Edward Manning, ja. Und ist irgendwie Whistleblower Schrägstrich in Streitkräfte, genau. Das war der Typ, der damals ins Gefängnis gegangen ist als Verräter, weil er US-Geheiminformationen weitergegeben hat an WikiLeaks. Und kurz bevor Obama sein Amt, ja, wie sagt man, bevor es auslief? Niedergelegt. Ja, nein, ja gut, seine Präsidentschaft ging halt zu Ende, ja. sein zweiter Term. Genau, hat er Bradley Manning begnadigt, wobei Bradley Manning in der Gefangenschaft zur Chelsea Elizabeth Manning sich hat umwandeln lassen. Und das war tatsächlich schon mein Highlight. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht erwartet habe, dass da so ein zartes Persönchen vor mir steht. War das so? Ja. Ja, also sie hat ja auf der Bühne gesprochen und zuvor ging sie halt so an den Leuten vorbei und keine Security, keine hohen Auflagen, obwohl es ja wirklich inzwischen ein Name ist. Und das war so ein ganz, ganz zartes Persönchen und sehr authentisch. Also man hat gemerkt, auf der Bühne hat sie gesprochen über ihre Zeit in der Gefangenschaft, also beziehungsweise im Gefängnis, Gefangenschaft ist es ja nicht. Und da rollte auch schon mal ein Tränchen. Und man merkt, sie hat es noch nicht ganz verarbeitet. Und was mich gewundert hat, ich dachte, das wird so deep into Thema mit irgendwelchen Datenschutz und sonst was. Null. Es war sehr spirituell und sie hat erzählt, dass sie daran glaubt, dass alle Menschen verbunden sind und dass dieses Gefühl der Menschheit oder des Menschseins einfach über allem steht und sie sich irgendwann nicht wohlgefühlt hat, diesem System zu dienen und deswegen halt alles preisgegeben hat, was sie so preisgegeben hat. Interessant, ja. Ja, ich habe das auch mal in einem persönlichen Umfeld, kann man nicht sagen, aber erlebt das ein junger Mann, den ich so, das war ein Kommilitone von mir, dass der plötzlich bei Facebook ein neues Bild von sich gepostet hat, dann dachte ich mir irgendwie, der sieht irgendwie ja krank aus. Und dann habe ich da drauf geklickt, das war sein Profilfoto und dann stand da irgendwie, ja, I've decided to come out und so weiter, ich lebe jetzt als Frau und habe angefangen Hormone zu nehmen und so und man denkt jetzt natürlich normalerweise irgendwie, wir sind ja alle ganz modern und so und finden das super, aber ich fand es irgendwie seltsam, es war ein seltsames Gefühl, das zu sehen. Für mich ist das nicht seltsam, aber vielleicht auch, weil ich anders aufgewachsen bin, also ich muss sagen, bis heute ist die Community, in der ich aufgewachsen bin, dieser russischen Aussiedler, jüdischen Aussiedler aus der ehemaligen UdSSR noch sehr gefangen in ihrer Denkweise. So, oh, zwei Mädchen zusammen, dabei war sie früher so ein tolles Kind und jetzt ist sie, ja, oder er, Und ich glaube, ich kann dieses Privileg, einfach zu sein, wie man ist, egal ob sexuell oder in seinem Wesen oder was man denkt oder was man sagt, das kann ich sehr wertschätzen. Und mir ist das irgendwie, also mich interessiert es null irgendwie. Also wenn ein Mann dann plötzlich zu Frau wird, auch wenn es ein guter Bekannter ist, es interessiert mich einfach nicht. Also naja, das interessiert einen schon, oder? Also, ne, ich, also es kannst war so, nicht immer widersprechen, Sebastian. Nein, aber ich dachte mir irgendwie dann so, also ja, ich hatte den auch eine Weile nicht gesehen und dann dachte ich mir irgendwie, wow, das ist schon ein ganz schöner Schritt irgendwie. Und es war ja auch so, dass jemand wirklich so ein sympathischer junger Mann dann irgendwie so, wie so ja, verschwindet so ein bisschen. Mhm. Andererseits toll, ich nehme mir an, auch aber glücklich damit. Ja. Aber das ja. Aber würde sich schon einschneidend. Zwischen uns würde sich an unserer Broness was ändern, wenn ich jetzt zum Mann werden würde? Nee, das würde dem Podcast auch, glaube ich, nochmal einen Schub geben, irgendwie, weil das wäre schon irgendwie. Also. Gibt es da eine weibliche Form von Sebastian? Sebastiane. Wirklich wahr, gibt es wirklich. Oh. Aber ich kenne niemanden, der so heißt. Ja, demnächst vielleicht. Wow. Ja. Sebastiane Geißler, aber das wäre auch ein bisschen crazy, oder? Wobei ich sagen muss, du als Frau wärst wahrscheinlich eine ziemlich hässliche Frau. Was? Wieso das denn? Weil du als Mann einfach besser aussiehst. Ist so. Gut rausgerettet. Ich esse die ganze Zeit Chips, ist doch auch mal was. Stimmt, ich trinke ja nur hier diesen Energy. Ja. War ein Traum. Ja, yes, nimmt auch. Wie viele haben wir schon? Quatscht. Ganz schön viel, ja. Ja. Sollen wir jetzt einfach mal, also, liebe Leute, wir werden uns noch ein bisschen hier unter das normale Volk mischen, raus aus der VIP-Lounge. Stimmt. Ins normale Leben. Und wir posten euch noch Bilder aus dieser wunderschönen Lounge, die wirklich sehr skurril ist. Genau, nächste Woche gibt es wieder mehr Berlin mit irgendwie hier, mit diesen ganzen Rubriken, die man so kennt, Nahverkehr und alles. Das machen wir nächste Woche. Aber jetzt, also in die 25. Folge, muss man sagen, auch mal was Besonderes machen hier. Ja, herzlichen Glückwunsch übrigens zu der 25. Folge für dich. Wie für mich? Ach so, ja, für dich ist es erst die 19., aber auch schon ganz schön viel. Ja, ist halt wie bei uns im Alter, ne? Also unterscheidet sich ja auch um 10 Jahre. Ja, ungefähr, gefühlt, weiß gar nicht. Aber geht dir das auch so, dass man manchmal denkt, irgendwie, okay, jetzt bin ich jenseits der 30, da bin ich schon irgendwie so ein bisschen, also da funktionieren manche Sachen schon nicht mehr. Ich meine jetzt nicht körperlich, aber dass man irgendwie sagt. Rubrik intern, zu intern. Ja, nee, nein, so mal, nein. Hm. Ja gut, aber bis 30 habe ich ja noch ein paar Jährchen, insofern. ja, sicher. Sicher. Okay. Ja, wir sagen einfach, bis mit dieser besonderen Ausgabe bis nächste Woche. Im Hintergrund, ja, spielt jetzt das Molle und Korn Lied, ich weiß nicht, falls das irgendwie hinkommt. Dass wir das Molle und Korn Lied an dieser Stelle jetzt einspielen. Vielleicht schaffen wir es diesmal nächste Woche, uns damit näher zusammen, also auseinanderzusetzen, was das zusammenzusetzen, was das bedeutet. Weil wir quatschen gerade in so ein ganz kleines Mikro. Genau, wir sind uns ganz an diesem Kurzform Zungenkuss. Also sollte Sebastian Läuse haben, werde ich sie spätestens morgen auch haben. Stimmt. Wir stoßen nochmal zum Schluss an. Vielen Dank. Mit Moscow Mule und Vodka Red Bull in dem Fall. Alle, die uns seit 25 Jahren... Jahren die Treue halten hier. Und alle, die seit einem Jahr erst die Treue halten, auch vielen, vielen Dank. So, jetzt Feierabend. Schluss aus. So. Danke, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Ja, tschüss. Die Zigarette danach. So, wie fandest du die Sendung? Schwer zu sagen, aber wir wirklich sind ein bisschen hammered, muss man echt sagen. Nein, also heimliches Es war Highlight. Sehr speziell für 25. Folge. Hey, finde ich super. Und wir sind in der VIP-Lounge. Aber ich fand toll, heimliches Highlight wirklich William Cohn, oder? Dass er mitgemacht hat, super geil. Ja, vor allem, geil. Dass er mich so angemacht hat. Ja, deine aber auch zu Recht. Deine, ja, du deine hast doch überhaupt keine blauen Augen. Das ja, denkst du. Hallo, ich bin William Cohn. Und wenn ich die Augen dieser jungen Frau tiefer, sehe, tiefer. Hallo. Ja, auf jeden Fall eine coole Sendung. Glaub, auf jeden Fall anders. Mal sehen, was im Schnitt noch der Hauptenthalse da rausholen kann oder Max oder wer immer das schneiden muss. Ich brauche auf jeden Fall eine Zigarette danach. Das muss. So. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss. Das war, vielen Dank, dass ihr uns 25 Jahre die Treue gehalten habt. Bis dann. Zum Höhepunkt. Tschüss.